Der Sohn des Himmels. Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werb. Vierter Teil. Es ist nicht möglich, selbst dem nicht, den der Himmel umhüllt, noch weiter die Mühsal auf sich zu nehmen, welche der Herrscher seit genau 100 Tagen ertrug. Angemessenerweise ist als Termin, sich von den Staatsgeschäften einige Zeit zurückzuziehen, eben jener gewählt worden, an dem die höchst verehrte Mutter des Reichs erneut zu erscheinen geruht. Also ist der Befehl ergangen, den Hofstaat des Kaisers rasch in den Palast der Insel des Südens zu verlegen, auf welcher der rundum laufende Wassergraben, über den keine ständige Brücke führt, den Sohn des Himmels sogar vor den gewollten Sorgen schützen wird, vor sich selber. Prinzessin Tsai Yu versucht als Einzige, diese selbstgewählte Verbannung zu überwinden. Sie lässt dem Kaiser eine Botschaft überbringen. Die lassen die Eunuchen äußerst diskret abfangen. Heute beehrt der Kaiser den Saal mit der violetten Bedachung. Die treuen Wasseruhren würdigt er keines Blicks. Rings an den Wänden die Bücher und er liest sie nicht. Die trockenen und hart gewordenen Spitzen seiner Pinsel lässt er über das Holz des Tisches streichen. Periode Kuang Xiu. Das Jahr, der Mond, die Sonne. Des Kaisers besondere Aufmerksamkeit gilt den neuen Eunuchen, die ihm zu Diensten stehen. Die verehrte Mutter hat dafür Sorge getragen, alle Personen seines täglichen und vertraulichen Umgangs zu ersetzen, damit ihn nichts mehr an die Mühen der Vergangenheit erinnere. Aber der Kaiser erinnert sich doch. Einen Erlass will er diktieren. Es ist kein Sekretär zu finden. Er ist gezwungen, selber zum Pinsel zu greifen. Wir erwarten, dass von den erlassenen Dekreten nichts widerrufen werde. Wir erwarten, dass alle, die uns mit ihrem Rat zu Hilfe kamen, in den höchsten Ämtern bleiben werden. Der Kaiser lässt seinen Erlass freundlichst den Sekretären des Inneren übersenden. Ein sichtbares Zeichen, dass er sogar noch aus seiner Abgeschiedenheit die Männer mit Fähigkeiten unter seinen Schutz stelle. In der gegebenen Form allerdings wurde der Erlass nicht verkündet. Unerwartet hat der Hilfssekretär Kang Yu-Wei das Haupt erhoben und üble Ansichten geäußert. Er hat insgeheim schlimme Komplotte geschmiedet. Er hatte sogar den Entschluss gefasst, sich der Kaiserin-Witwe mit Gewalt zu bemächtigen und uns selbst Schmach anzutun. Glücklicherweise sind diese Machenschaften ans Licht gekommen und gleich einem Geier hat er die Flucht ergriffen. Bei seinen Genossen mit ihren überspannten Vorsätzen wäre ein Aufschub ihres Urteils ein Zeichen mangelnder Gerechtigkeit. Wir haben befohlen, dass die Schuldigen zu enthaupten seien. Es ziemt sich, sowohl die mächtige Wachsamkeit der Mutter zu bewundern, die eine berechtigte Änderung durchzusetzen weiß, als auch die respektvolle Ehrerbietung des Kaisers, der wie ein pflichtbewusster Sohn seine Entscheidungen zurücknimmt. In Erkenntnis der Verschuldungen dieser Leute straft er sie heute, wie er sie gestern ehrte. Aber bei der Bestrafung weiß er, Milde walten zu lassen. Tan Xiaotong, Lin Yu, Yang Yuai, Liu Kuangti und Kang Kuangyen, Bruder von Kang Yuwei, sind bei Tagesanbruch im Ostmarkt vor der Mauer der Violetten Stadt durch bloße Enthauptung hingerichtet worden. Und man hat ihre Familien nicht belästigt. Ihre Söhne macht man nicht zu Palasteunuchen und ihre Weiber und Töchter nicht zu Huren der Moslems von Ili. Hier kann nur von Gerechtigkeit und großer Güte die Rede sein. Periode Kuang Xiu. So wie der Kaiser 3 Tage vor seiner glorreichen Volljährigkeit die Hauptstadt und das Reich vom Gipfel des Bergs der Betrachtung geschaut hat, so verlangte er, zur Besitznahme seines neuen Hoheitsgebiets dessen Inspektion vorzunehmen. Es ist die Insel Yingtai im Südsee. Auch das Wasser scheint tot. Der sommerliche Hauch, der es wellend bewegt, ist zu Ende gegangen. dieser Palast und diese Insel. Ohne Tore, ohne Brücken. Ein großes Jahr, das heißt das ungeheure Rad, nach dessen Umdrehung das Leben der Welt sich in der Wiederkehr des Chaos auflöst. 4000 Jahre ist es her, dass ein Mensch, der nicht mehr Mensch ist, der Sohn des Himmels genannt wird. Wir haben wieder von Neuem beginnen wollen. Schwer haben wir gefehlt, o Himmel. Die irdischen Maße zu verwechseln mit der Spanne, welche die Welt umschließt. Möglich ist nur ein ganz großer Neubeginn. Und er vollzieht sich noch weit höher als der Himmel. Periode Kuang Xiu. Sie schreiben einander Gedichte und Briefe. Der Kaiser und Prinzessin Tsai Yu. Zuerst im Geheimen, aber inzwischen ganz offen. Niemand konnte die Vorstellung hegen, er allein habe keine Kenntnis von dem, was geschehen ist und was seine Untertanen und mehr noch seine kleine Sklavin in tiefste Bestürzung versetzt hat. Was hat sich im Palast ereignet, das so außergewöhnlich sein soll? Die Eunuchen wussten von nichts. Prinzessin Tsai Yu lässt er rufen. Er erwartet sie im Palast des Nordens. Sie wirft sich nicht zu Boden, als sie eintritt. Sie ergreift sogar das Wort, ohne aufgefordert zu sein. Eure kleine Dienerin ist da. Sie kommt, da ihr sie habt rufen lassen. Sie spricht die Person des Kaisers selbst an. Der Kaiser ist sprachlos und verwirrt. Es ist ganz und gar unwürdig, eurem erklärten Willen vorzugreifen. Jetzt wird er verkündet und ich wusste von nichts. Welcher Wille? Der Chronist muss hier einen Moment seinen Pinsel anhalten, um seine Fassung wiederzugewinnen. Haben nicht der Himmel und die Grundfesten des Himmels die Erschütterung gespürt? Zum ersten Mal weiß der Kaiser nicht, was er hat öffentlich bekannt machen lassen. Der Kaiser entäußert sich seiner selbst. Der Kaiser leistet Verzicht auf seine Person. Die ununterbrochene Kette ist abgerissen. Und weiß man wirklich, was der Sohn des Himmels ist? Die Nachfolge ist von äußerster Wichtigkeit. Nun erklärt ein kaiserliches Dekret, das nicht seinem Pinsel entfiel, Pu Xiu, Sohn des Prinzen Tuan, zum Nachfolger des Kaisers Tong Che. Seite an Seite nähern sich der Kaiser und der junge Prinz dem Thron der Kaiserinwitwe. Die Absetzung wird verlesen. Wen hat man jetzt zu grüßen mit dem Namen Himmelssohn? Herr der 10.000 Zeitalter. Das Dekret schenkt Tong Che einen Erben durch die Absetzung des Kaisers der großen Periode Kuang Xiu. Mit dem großen Namen Kaiser denjenigen zu benennen, der es nicht mehr ist, welch eine Schande für den Namen. Ihn nicht dem Sohn des Himmels zu geben, welche Beleidigung seiner Person. Seltsame Dinge. Man spricht von rebellierenden Tributpflichtigen. Ohne zu sagen, woher sie sind. Das Volk ist über ihr Verhalten ziemlich aufgebracht. 10 und mehr Jahre hat man die Barbaren aus Gutmütigkeit gelitten. Sie führen sich anmaßend, raffgierig und gefräßig auf. Das Volk will ihre Züchtigung. Derartige Gerüchte dringen nicht bis in die stille Ruhe der Insel der friedvollen Abgeschiedenheit. Die geheimen Annalen dürfen sich nicht länger mehr von seiner Person ablenken lassen. Aber Kaiser ist er nicht mehr. Periode Kuang Xiu. Er hat sich ins Innerste seiner süßen Abgeschiedenheit geflüchtet. Jeden Tag und alle Nächte teilt dabei mit ihm Prinzessin Tsai Yu. Ohne dass die Kaiserin Witwe je über das Südmeer auf die ewige Insel gekommen wäre, lässt sich dort doch ihre ständige Gegenwart feststellen. Sie hat Prinzessin Tsai Yu begreiflich gemacht, wie viel Unheil ein Festhalten an einer für den Himmel und das Reich schädlichen Sache bringe. Auf diese Weise bestätigt die ehrwürdige Mutter des Reichs erneut ihre überragende und führende Rolle voll grenzenloser Güte und mitfühlender Sanftmut gegenüber ihrem Sohn. Im Volk der Hauptstadt gärt es. Wegen der fremden Teufel. Seit sie den Himmel verhöhnt haben und seinen Tempel niedergebrannt, glaubten nun, alles an sich reißen zu können. Überall nisten sie sich ein. Greifen widerrechtlich ein. Man hört, dass überall in den Provinzen, in Shantung, in Jeli, das Volk beginnt, die fremden Teufel auszurotten. Mit äußerstem Mitgefühl empfiehlt man den Gesandten der Fremden und ihren Frauen, sich aus der Hauptstadt zurückzuziehen. Damit das Volk ihnen nicht im Zorn über ihre dauernde Arroganz dasselbe Schicksal bereite wie den katholischen Bonzen und den Kaufleuten von Taiyuanfu. Periode Quang Xiu. Das Jahr, der Mond, die Sonne. Prinzessin Tsai Yu ist heute Abend schon wieder erschienen. Der Kaiser erwartete sie, aber in der Gewissheit, dass sie kommen würde, war er nicht mehr von der Unrast und Unschlüssigkeit erfüllt, die früher seine Hände zum Zittern brachten. Lange Zeit saß er aufrecht am Tisch, zum Studium der vier kostbaren Dinge, und setzte mit seinem Pinsel sorgsamst die kalligraphischen Zeichen, bis ein Eunuch ankündigte, der rote Narren sei unterwegs zur Insel. Unauffällig haben die Eunuchen von Weitem erkannt, dass dieses Werk, das seinem Pinsel entfiel, nichts weiter war als Zeichen ohne Zusammenhang. Wörter ohne geordnete Reihenfolge oder rhythmischen Wohlklang. Aber die Zeichen in der Schönheit ihrer Formen, die Striche, die Stege, die spitzen Bögen, die Haken, die Punkte, die fließenden Züge, die steigenden und fallenden Linien, die Schwänzchen zur Zierde, waren so wohl ausgewogen und voller Harmonie, dass sich den Augen das schönste Gedicht bot. Auf diese Weise wollte er zweifellos zeigen, dass die empfindsamsten Verse das Objekt der Liebe verraten, wenn sie es zu ihrem Gegenstand machen. Eure kleine Dienerin? Seht, ich habe an nichts anderes gedacht als an euch. Ich habe nichts anderes aufgezeichnet als das Gedicht, das ihr in euch tragt und von dem eure Gesten sprechen. Empfunden, als ein Gedicht es ausdrücken kann. Verrät der Pinsel nicht die feinste Regung des Herzens? Selbst wenn er mir etwas verheimlichen wollte, würde ich es hier doch wahrnehmen können. Ich preise voller Ehrfurcht den, der dies gezeichnet hat, und wage darin eine glückliche Bedeutung zu erkennen. Den inneren Frieden. Sanftmut. Sie weint. Er sieht es nicht. Wenn es schön ist, schon vor der Zeit zu singen, seine Arme nach dem auszustrecken, was noch nicht ist. Wenn es ein Wohlklang ist, zu wünschen, was nicht kommen wird, zu entdecken, was nicht klar werden kann. Wie kunstvoll würde ich die Anwesenheit und die Treue dessen rühmen, den man ruft und der da ist. Wenn es schön ist, schon vor der Zeit zu singen, die Arme nach dem auszustrecken, was noch nicht ist. Mein Gedicht war wohl nicht recht gelungen, da ihr keine Antwort gibt. Aber alles ist doch in diesem Augenblick gegenwärtig. Eine andere Person gibt es nicht. Und wenn der Sohn des Himmels selbst es geböte, könnte dieses doch nicht sein. Wie ein Donnerschlag hallt dein Name in den Ohren. Wie der Name eines Unbekannten, der plötzlich erscheint. Wie das Gespenst deines Namens. Wenn der Mund nicht ausspricht, was keiner wissen möchte, außer von sich selbst, bleibt zumindest der Pinsel hier. Gib der Pinsel nicht die geringste Regung des Herzens und das innerste Geheimnis preis. Unbewegt in der Mitte. Anordnung der höchst ehrwürdigen Kaiserin-Witwe. Der Hof wird für eine gewisse Zeit die Hauptstadt des Nordens seiner Anwesenheit berauben und sich auf eine Reise zur Inspektion der anderen großen Städte begeben. Möge man nicht im geringsten den Aufbruch verzögern, unverzüglich zu befolgen. Fortgehen, immer fortgehen. Ich gehe nicht fort. Was hat man denn vor mir verborgen gehalten? Unbewegt in der Mitte. Leuchtende Jade, ihr habt mir das alles verheimlicht. Warum will man, dass ich fortgehe? Weil die fremden Teufel kommen. Das Volk hat ihre Gesandten in Beijing eingeschlossen. Es gibt sehr alte geheime Gesellschaften. Ich wusste nichts davon. Die Barbaren haben die Küsten überschwemmt und stürzen sich auf die Provinzen. Sie zerfetzen das Reich wie ausgehungerte Ratten. Ich wusste nichts davon. Warum habt ihr, die ihr mir das heute sagt, es mir nicht längst mitgeteilt? Sie wollte es nicht. Also ihr auch. Auch ihr dient ihr. Und ich verehre sie. Ja, Sklavin. Und jetzt sollt ihr mich zur Flucht überreden. Nein. Nein, ich will das Gegenteil. Ich flehe euch an, mit mir im Palast zu bleiben. Also werde ich bleiben. Und ihr verlasst mich nicht. Ein lärmendes Kommen und Gehen setzt ein. Die kostbarsten Wandbehänge. Man reißt sie ab. Die zerbrechlichen und makellosen fünffarbenen Vasen. Man trägt sie fort. Man vergräbt die Perlen. Die gesamte Pracht des Palastes auf der Insel fortgeschafft. Stück für Stück. Endlich habt ihr verstanden, was mein Wille ist. Ich habe die zarte Blume gefunden, auf die ich dennoch mein Reich stützen kann. Sie alle werden fortgehen. Auch sie wird fortgehen. Möge der Kaiser alles vergessen, was ich bis zum heutigen Tag zu ihm gesagt habe. Es kam nicht von mir. Es geschah auf ihre Anordnung. Fast floss es aus ihrem Pinsel. Oh, unsere vielen Gedichte. Alle unsere Gedichte. Sie sagte mir, was ich zu tun hatte. Sie drohte mir, falls ich nicht gehorsamst ihre Anordnung befolgen sollte. Ich wollte mich weigern. Es ging nicht. Alle unsere Gedichte. Jetzt aber geht sie fort. Und wir bleiben hier. Eunuchen kommen mit einer Nachricht für den Kaiser. Und andere mit einer Nachricht für die Prinzessin. Sie verlangt, dass ich zu ihr komme. Geht nicht. Verlasst mich nicht. Noch stehe ich in ihrem Dienst. Ihr steht in niemandes Dienst mehr. Lasst mich ihr dieses eine Mal noch gehorchen. Ja, gehorcht. Ihr habt zu gut gehorchen gelernt. Oh, alle unsere Gedichte. Der Kaiser geht zu seiner Sänfte mit den schönen gelben Behängen und will sie besteigen. Er hebt die Vorhänge und sieht in seiner Sänfte den sitzen, der seine Person darstellt. Und der bei drohender Gefahr als er genommen wird. Für ihn bringt man die bescheidenste Sänfte. Im untersten Rang, als sicherer Zufluchtsort. Eine mütterliche Vorsichtsmaßnahme der Kaiserin-Witwe. Periode Guangxiu. Die kaiserliche Reise in die Städte der südlichen Provinzen. Am zweiten Tag der Reise hat der Kaiser in seiner Sänfte plötzlich mit entschlossener Geste die Vorhänge gehoben und begierig hinausgeblickt. Er hat die graue Ebene gesehen, über die der feine Staub wirbelt. Die dicken Runddächer, Mauern aus gestampftem Lehm, auf dem ebenen Land den umschließenden Horizont des Himmels. Die Mauern sind gefallen. Der Weg ist frei. Mein Reich wächst jeden Tag weiter noch, als das Auge sehen kann. Der Hof hat den gelben Fluss überquert. Das erste Mal wieder seit Kaiser Qianlong geruht der Sohn des Himmels, die strömenden Fluten zu überschreiten. Da sieht man weit in der Ferne, höher als die Wolken, wie ein behauerner Block, viereckig, den blühenden Berg mit seinem ausgezackten Gipfel. Der Hof hat in Huayin beim Tempel des Kung Tse Halt gemacht. Von dort brechen alle Verehrer des mächtigen Bergs auf zu seiner Besteigung. 4 Tagesmärsche sind es bis zu seinem Gipfel. Der ist ganz von Wolken umhüllt. 3 Tage hat man gewartet, ob die Wolken sich verziehen, damit der Kaiser den Berg Auge in Auge betrachten könne. Am Morgen des 4. Tags beschloss man aufzubrechen. Doch der Kaiser wollte zum 3. Stock des Nordpavillons hinaufsteigen. Er sah die Ebene. Er sah die nach der Ernte entblößten Felder. Er sah die Menschen sich abmühen vor dem baldigen Winter. Bin ich nun Flüchtling oder Sieger? Es heißt, die Feinde strömten herbei. Aber kommen sie als Geleit oder zum Kampf? Möge der Himmel mir Antwort geben. Als der Kaiser sich dann nach Süden wandte, stieß er einen Schrei aus. Das Haupt des blühenden Berges erhob sich in wolkenloser Klarheit und seiner ganzen Größe. Nach dem Regen in jene violette und einzig dem Palast erlaubte Farbe getaucht. Die Farbe der Mauer bei Sonnenuntergang. Der Kaiser schaute mit mächtigem Blick lange Zeit, ohne ein Wort zu sagen. Er allein konnte die allen unverständlichen Zeichen auf der Bergesgestalt klar erkennen. Nur der Sohn des Himmels hat die Macht, in den Gefilden des Himmels zu lesen. Der blühende Berg hat seinen Rat erteilt. Er hat den Weiterwandernden gestärkt. Der Sohn des Himmels preist ihn und seine Macht ehrt den Berg. Der Sohn des Himmels und der Berg sind Brüder. Fest bleiben sie in den tosenden Wettern der Sphären. An diesem Tag hat der Kaiser bei der Betrachtung seines älteren Bruders sich selbst erkannt. Der Berg hat Frieden über ihn ausgegossen. Was gehen ihn Süden, Westen, Osten und Norden an? Er befindet sich immer am 5. Ort, dem Ort der unabänderlichen Mitte. Das ist die klar erkennbare Lehre des Bergs. Noch am selben Tag hat der Kaiser eigenhändig einen Erlass abgefasst. Zur Investitur des Bergs als Gebieter und oberster Wächter der östlichen Marken. Die Zeremonie der Besteigung des Bergs und die rituellen Vorschriften zur Investitur bis ins Detail vorgeschrieben. Vor Erschöpfung ist der Kaiser auf der Stelle eingeschlafen. Der Erlass Ihrer Majestät wird der Kaiserin-Witwe überbracht. Sie lässt ihn sich vorlesen. Gewiss sind wir jetzt alle bestens behütet. Darauf befiehlt sie den sofortigen Aufbruch. Den Erlass zerreißt sie in kleinste Fetzen. Sie wirft sie nach Süden hin. Dem Berg ins Gesicht. Die Zeremonie für den Wind und den Berg. Von mir aus soll doch der Wind sie auf den Berg tragen. Sie hörten Der Sohn des Himmels, Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werl. 4. Teil. Kaiser Kuang Xiu, 1875 bis 1908, Matthias Hase. Seine Tante, die Kaiserin Witwe Cixi, Gustl Halenke. Prinzessin Tsai Yu, eine Nebenfrau, Nina Danzeisen. Und Edgar Hoppe, Peter Lieg, Matthias Ponier, Bodo Primus und Charles Wirth. Musik zu Wagner Feng Xia und Chen Fang Chang. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus, Regieassistent Stefan Klavitter. Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1993.